Sehr geehrte Fahrgäste, gemeinsam gegen Corona, Abstand halten, Mund und Nase bedecken. Dear passengers together against Corona, keep distance, cover mouth and nose. Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der sagt, der Podcast ist safe for work. Hi René. Hallo Stefan und herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten zur 32. Ausgabe, hast du gesagt? So sieht's aus. Heute am 7. Mai 2020. Ganz genau. Ja. Tag wie viel in der Corona-Krise? Ich habe aufgehört zu zählen. Aber es sind jetzt schon über 3 Monate, oder 3 Monate, ja, genau. Oder? Nee. Ja, es ging im Februar, März. Ich glaube, in Berlin war der erste Corona-Fall am 1. März 2020. Also 2 Monate. Ja. Wir sitzen also immer noch zu Hause. Wir sitzen zu Hause, aber wir werden von Folge zu Folge besser. Ach so? Ja, na, wir erweitern uns doch. Richtig, wahrscheinlich läuft es bei uns so, im Podcast den Umständen entsprechend wie bei euch beim Homeoffice. Ja. Wir gewöhnen uns an neue Techniken. So sieht's aus. Wir gewöhnen uns daran, nichts mehr zu erleben und trotzdem was erzählen zu haben. Aber da muss man ja durch. Ich meine, es wird sicherlich noch eine Weile dauern, davon kann man ausgehen und keiner kann, glaube ich, vorhersagen, wie lange noch. Na? Ja, aber es fängt langsam an, auch urlaubskritisch zu werden. Ne? Also viele von euch werden wahrscheinlich schon 2-mal reingefallen sein. Der Urlaub rückt, der geplante Urlaub, der eigentlich geplante Urlaub rückt natürlich immer näher. Ja. Na? So, René? Alles gut. Ja, dein Bild ist gerade eingefroren. Also wir müssen vielleicht für unsere lieben Zuhörer nochmal kurz erklären. Wir haben ja beim letzten Mal unsere Sendung so aufgebaut oder so gemacht, produziert, dass wir uns gesehen haben, René und ich. René ist bei sich, ich bin bei mir. Und letztes Mal, können wir ja sagen, haben wir Google Hangout genommen. Genau. Und heute haben wir mal ein anderes Tool genommen, was auch richtig top ist, nämlich Jitsi. Ja, also ja. Videochat, es gibt ja auch noch andere Tools wie Skype, Zoom. Wird in Schulen ja ganz intensiv benutzt, habe ich mitbekommen. Microsoft Teams. Mhm. Ja. Und Google Meet. Google Meet, ja, das ist die... Das ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Unterschied zwischen Google Meet und Google Hangout ist. Kann ich dir gerade spontan auch nicht sagen. Na? Genau. Und aufgrund des neuen technischen Setups werden wir vielleicht am Ende der Sendung mal was probieren. Also vielleicht gibt es Videocontent. Genau. Aber da schauen wir mal. Wir haben uns was vorgenommen und wissen aber noch nicht, ob es funktioniert. Ja? Ja. Und ihr könnt es aber auch selbst überprüfen, ob es geklappt hat oder nicht. Ihr geht einfach auf Instagram und schaut da mal. Und ansonsten steht vielleicht irgendwas in den Shownotes. Genau. Und unser Account auf Instagram ist podcast.iidi. Irgendwas ist doch immer. Ja. Und wir haben übrigens Verstärkung für den Podcast eigentlich. Genau. Und speziell jetzt für den Instagram-Account erstmal. Das heißt, das könnte da jetzt wieder ein bisschen mehr Content geben als sonst. Genau. Wir haben alles gegeben und hat sich gelohnt, weil wir haben da jetzt eine helfende Hand. Mehr dazu dann später. Oder vielleicht in einer nächsten Folge. Ne? Heute werden wir es nicht so schaffen. Ja. Genau. Haben wir für heute irgendwelche Themen? Wir hatten, wenn ihr aufgepasst habt, am Beginn, unser Intro ist diesmal von der S-Bahn Berlin gekommen. René hat nämlich mal sein Mikro angemacht unterwegs. Richtig, ein Zeitzeuge dieser Aufnahme. Definitiv. Es gibt ja mittlerweile, ich habe es im Bus jetzt auch mal gehört. Ja, und weißt du, wer das im Bus ist? Nee. Ron Perdus. Wer ist das? Es ist der sogenannte Verbraucherexperte vom Berliner Rundfunk bzw. 94.3 RS2. Ah, okay. Ja. Wusstest du, dass der Ansager der U-Bahn-Station, der irgendwo aus Kaulsdorf kommt? Der U-Bahn-Station, das ist auch der, der die S-Bahn-Station ansagt. Ach so, BVG und S-Bahn teilen sich da ein? Nee, wobei man natürlich sagen muss, bei der U-Bahn ist es doch eine Frau. Ah ja, jetzt überlegt René. Nein, bei der S-Bahn ist auf jeden Fall ein Mann. Und der heißt, glaube ich, Ingo Ruf oder so. Ingolf Ruf? Ingo Ruf. Kommt der da aus deiner Ecke? Weiß ich nicht, aber ist eine ganz bekannte Stimme und eine sehr sympathische Stimme. Und der spricht bei der U-Bahn. Ist die S-Bahn, richtig. Bei der U-Bahn spricht der zum Beispiel auch dieses Einsteigen und Zurückbleiben bitte bei den modernen Zügen. Ja. Das ist von ihm. Ach, das ist auf der U-Bahn, ne? Genau. Und bei der S-Bahn ist es die Standardstimme, ja. Nee, ich glaube, der ist aus deiner Ecke. Ja, kann durchaus sein. Mir ist er noch nicht über den Weg gelaufen. Ingo Ruf. Irgendwie so, Ingo Ruf, Ingolf Ruf, irgendwie. Aber ist es der? Der ist ein Radiomensch, ja? Ja, vermutlich sind so eine Ansager immer irgendwelche, oder in den meisten Fällen irgendwelche Leute, die Werbespots oder Radiomoderatoren, sowas in die Richtung, denke ich mal. Ja, ich glaube, das ist der, aber der, ich weiß nicht, ob der wirklich Radiosprecher ist. Ostberliner? Ja, durchaus möglich. Ah ja, der tritt als Moderator auf Messen auf. Siehst du? Und kommt aus Marzahn, also aus Biesdorf. Hey. Ja, ist schon mal sehr sympathisch, der junge Mann. Nee, jung ist er nicht. Der ist schon etwas älter. Macht er nicht. Sind wir ja auch. Nicht so alt. Naja, gut. Genau. Ja, sehr schön. Also ja, tolle Ansage. Die Corona-Ansagen werden wir so schnell nicht mehr los. Vergessen. Ja. Nicht so schnell nicht vergessen auch, ja. Kannst du dich an die S-Bahn an die U-Bahn-Ansagen von den Promis erinnern? Ja, auf der U2 war das, glaube ich, ne? Wo sie die bestimmte Station von Prominenten gesprochen haben. Ja, ich habe übrigens ein Video mal ins Netz gestellt auf YouTube, wo die Fahrt, ich glaube fast die komplette Strecke, dokumentiert ist mit den Ansagen. Das können wir ja gerne mal verlinken, wenn du nichts dagegen hast. Können wir gerne machen. Weißt du noch, wann das war? Welches Jahr? Wir haben ja jetzt 2020. Ich kann gar nicht sagen, wie lange das jetzt schon her ist. Ich weiß nur, dass es da auch einen Skandal, will ich jetzt nicht sagen, aber einen Aufschrei gab, wegen der Mohrenstraße, die auf der U2-Linie ist. Die hat nämlich die Haller vorne angesagt. Und ihm wurde, ich weiß gar nicht. Ja, also er hat ganz normal gesagt, Mohrenstraße, ist da halt Mohrenstraße oder so. Und keine Ahnung, ihm wurde da irgendwas unterstellt, ja, dass ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sporen. Ist ja immer wieder ein Thema, die Mohrenstraße. Es gibt viele, die sagen, die muss umbenannt werden, aber gibt auch Mohrenapotheken und sowas alles, die so heißen. Das ist nun mal Geschichte. Ja. Na? Und zwar, also das Video ist 5 Jahre alt. 2015, krass. Genau, das, da müsst ihr mal suchen nach Promi-Ansagen auf der U2, BVG-Aktion, mach mal eine Ansage. Mhm, genau. Und ich habe das Video auf 1 Minute 26 runtergeschnitten. Das heißt also, ihr könnt da ganz entspannt die ganze Strecke in 1,5 Minuten fahren. Die ganze ist es nicht. Ich glaube, vom Alexanderplatz ich weiß gar nicht, bis wohin. Bis zum Zoo bestimmt, ist ja die Stammstrecke. Ja. Ja. Gut. Ja, cool. Also, danke nochmal für das Video. Verlinkt mal natürlich in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. Wie läuft's so mit Mundschutz, René? In den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch beim Einkaufen ist es ja auch Pflicht. Ich gehe ja auch Blut spenden. Da muss man jetzt auch einen Mundschutz tragen. Während der Spende durfte ich den runterziehen. Das fand ich ganz nett. Ja, das ist doch wie in Schulen. Also ich weiß, in Schulen läuft das so. Auf dem Schulhof ist der Mundschutz zu tragen, aber in den Klassenräumen nicht. Und wenn der Lehrer, der jetzt die Klassen nur noch in geringer Mannschaftsstärke unterrichten darf in einem Raum, dann den Raum wechseln muss, um zum zweiten Teil der Klasse zu gelangen, muss er den Mundschutz aufsetzen, läuft über den Gang und nimmt ihn wieder ab, wenn er im Klassenraum ist. Ja. Und dann nimmt er ihn wieder ab, setzt ihn wieder auf, geht jetzt wieder rüber zum anderen Teil der Klasse, erklärt da dieselbe Aufgabe nochmal und so pendelt er den ganzen Tag Mundschutz auf, Mundschutz runter. Ist das wirklich so, ja? Okay, interessant. Ich habe gestern eine Meldung gelesen, dass hier in meinem Bezirk an einer Schule 2 positive Corona-Fälle aufgetreten sind, aber das Sicherheitskonzept und das Notfallkonzept so gut ist, dass im Prinzip gleich festgestellt wurde, dass, ich weiß gar nicht, also einige Schüler sind vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, aber die Schule kann den Betrieb fortsetzen sozusagen. Da ist alles sichergestellt. Ja, siehst du, also wir sind aufs Beste vorbereitet. Also ganz ehrlich, definitiv. Ich glaube auch, dass wir mehr tun oder vielleicht nicht mehr tun können, als wir jetzt schon machen. Also ich finde schon ganz schön viel für das vielleicht im Einzelfall sehr geringe Risiko, aber das hohe Risiko muss ja auch abgesichert sein, von daher ist es dann so. Und weil du ja schon von Zeitzeugen, nee, wie hast du es gesagt, ein Zeit... Zeitzeuge ist das. Genau, ein Zeitzeuge, ne? Genau. Müssen wir natürlich auch sagen, gestern hat wieder die Mutti gesprochen. Ja, und wir können ja erzählt? Kurz sagen, genau, was sie erzählt hat. Also die Mutti Angela Merkel, also nicht unsere echte Mutti. Und die hat gerade was getrunken, hat sie gerade fast verschluckt, das habe ich genau gesehen. Nein, sie hat gesagt, die Corona-Regelungen werden jetzt gelockert. Mehr Schulklassen können jetzt wieder in die Schule, also mehr Jahrgänge. Die Läden machen fast alle wieder auf, natürlich alle unter Hygienevorschriften. Es gibt keine Begrenzung mehr auf 800 Quadratmetern. Restaurants haben auch einen guten Ausblick, dass die bald wieder öffnen dürfen. Und ja, René, wir dürfen uns wieder sehen, ne? Wir dürfen uns jetzt mit zwei Haushalte dürfen sich sozusagen treffen. Da sage ich auch gleich was zu. Kurz nochmal zu dem, was Mutti gesagt hat. Ich glaube, sie hat auch versucht zu vermitteln, dass es keinen Sinn macht, jetzt wo, so nach dem Motto, ja, der Fallschirm bremst uns ab, lassen uns abwerfen. Genau, weil es gibt einen Notfallplan. Es gibt eine Kennzahl, wenn 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche zusammenkommen, dann gibt es jetzt örtliche, lokale Einschränkungen. Also nicht mehr das ganze Land, sondern da, wo es brennt quasi. Okay, das klingt gut. Gucken wir mal. Wie war deine Frage, deine letzte? Meine letzte Mundschutz. Frage? Mundschutz, ja. Mund-Nasen-Schutz. Genau, also seit nicht allzu langer Zeit, aber doch schon für ein Weilchen, sind wir ja verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen. Nicht nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch in den Geschäften und vor allem bundesweit. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, bin erstaunt, wie alltäglich dieser Anblick mittlerweile geworden ist. Ja. Da ist nichts Lustiges oder irgendwie, wie sagt man, Verhöhnendes dran. Man trägt halt den Mundschutz und das ist auch gut so. Ja. Und auf jeden Fall gibt es den natürlich, wir wissen, dass es Mangelware, aber so langsam strömt er in die Läden. Ja. Und ich habe mal geguckt, so preislich. Das ist schon krass manchmal. Ja, so Edeka hatte ich gesehen, die haben angeboten, ein 10er-Set für 9,99 Euro. Also 10 Masken, 10 Euro. 10 Einmalmasken. Genau. Ja, wir reden das ja ist genau. Günstig, ja. Bei Amazon 50 Stück, 20 bis 40 Euro. Mhm. Ja, ich habe mein 10er-Pack für 15 Euro gekauft. Echt? Du wirst 15 Euro ausgeben? Ne, es ist 1,50 pro Maske. Geht doch. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Dann... Aber ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch eine selbstgenähte, du ja auch. Und die habe ich bis jetzt immer fleißig getragen. Heute hatte ich ausnahmsweise mal eine Einmalmaske mit. Mhm. Komm mal gleich zu. Und gleich wird es nämlich... Ja, so gespannt. Gleich wird es haarsträubend. Gleich reden wir Tacheles. Die Stoffmasken habe ich gesehen, die gehen so bei 7 bis 20 Euro, liegen die bei Amazon zumindest. Das und ist ganz schön hart, finde ich. Naja, gut, wenn man sich, ich meine, nimm mal 2 Wochen, hast du 14 Masken verbraucht? Ja, klar. Ne, dann geht das schon. Hier bei mir in der Straße verkauft einer selbstgenähte Stoffmasken für 5 Euro. Das ist gut, ja. Und bei dem Magic-Laden, bei dem wir beide schon zusammen waren, in einer der vergangenen Folgen. Das Kartenspiel Magic, ihr erinnert euch? Welche Folge? Keine Ahnung. Gibt eine Podcast-Folge dazu. Ja. Könnt ihr bei iTunes oder bei Google Podcasts suchen. Ja, also da bekommt man, wenn man ab 20 Euro bestellt, eine kostenlose Einmalmaske dazu. Mhm. So, jetzt hatte ich, ich weiß nicht, ob dir das in der Bahn auffällt, es gibt ja nicht nur, es gibt ja diverseste Mundschütze, ne? Also mir ist aufgefallen, das ist nicht nur die Farbe und der Stoff, sondern das ist auch die Form, ne? Und jetzt hatte ich mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil mich natürlich die Hintergründe interessiert haben und aber herausgefunden, dass es im Prinzip, ja, was sind zwei oder drei Arten von Atemschutzmasken gibt. Halt, mit dem Wort muss man ja auch aufpassen. Aber da kommen wir auch gleich zu. Mhm. Und zwar partikelfiltrierende Atemschutzmasken. Das sind die, die immer diese Kennung FFP haben. Okay. Und die sehen so, die sehen so übers Gesicht gestülpt aus. Also das sind nicht diese OP-Mundschütze, die man kennt, sondern die so, ups, da habe ich das Mikro gehauen, die man so übers Gesicht stülpt und die so hier so die Form so ein bisschen annehmen. Also die sehen schon so ein bisschen abgefahren aus. Ja, und das sind, wie gesagt, Atemschutzmasken mit Filter. Und die gibt's in drei Stärken. Es gibt FFP1, FFP2 und FFP3. Und ja, genau, Stefan hält gerade so eine Atemschutzmaske. Ich glaube, das ist so eine. Steht da irgendwas drauf? FFP? Was für ein FFP die hat? FFP2. Genau. Und der Virenschutz ist auch tatsächlich erst ab FFP2 gegeben. Genau. Und für Leute, die hier im medizinischen Bereich arbeiten mit Infizierten, die so müssen FFP3 nehmen. So, das ist, wie sehe ich gerade, von 3M, genau. Und ja, egal, da kommen wir gleich weiter zu. So, dann gibt es den sogenannten Mund- und Nasenschutz, MNS. Und der Mund- und Nasenschutz, das ist so diese OP-Maske, ne, die man vom Zahnarzt kennt, vom richtigen Arzt und so. Genau. Ja. So, und dann gibt's selbstgebastelte Masken. Ne, das sind hier diese aus Stoff, ja, und bei denen sagt man, dass die eigentlich nicht wirklich wirklichen Schutz bieten. Kannst du eigentlich auch mit der Hand vorm Mund durch die Gegend laufen. Ja, wobei siehst du denn teilweise in den Lokalitäten, wo es eigentlich verpflichtend ist, Leute, die keinen haben? Also die Lokalitäten, die ich nutze, wo es verpflichtend ist, sind Verkehrsmittel, Bus und Bahn. Hm. Also alle Bahnen, die es gibt, U-Bahn und S-Bahn. Und da ist es so, morgens im Berufsverkehr, der ja auch sehr, sehr reduziert abläuft, aber schon etwas zugenommen hat, da sind es 95-98%, möchte ich mal sagen, die tatsächlich mit einem Mundschutz rumlaufen und dann eben in den diversesten Formen von eben selbstgestrickten, habe ich, ohne Witz, ich habe jemanden gesehen mit einem gehäkelten oder gestrickten Mundschutz. Ja, das muss dann sehr engmaschig sein. Es ist, ja, also ich fand es sehr amüsant. Genau, ja. Diese Kategorie gibt es natürlich auch noch, ja. Also ich habe heute in der Straßenbahn, war irgendwie eine Mutter, die hatte einen Mundschutz, ihr Kind hatte keinen und das Kind hat dann irgendwann gehustet und aber nicht die Hand vorgehalten sozusagen. Nicht die Hand in die Armbeuge. Ja. Die hatte den Mund in die Armbeuge, die Nase in die Armbeuge. Genau, richtig. Ja. Nee, und also morgens geht das, da fahren sehr viele Leute geschützt rum. Auf den Nachmittag, also quasi auf dem Rückweg im Berufsverkehr, sieht es dann schon ein bisschen reduzierter aus. Mhm. Ja. Weiß jetzt nicht, was man daraus schließen kann. Andere Menschen unterwegs, die keine Nachrichten hören. Gut, also Stoffmaske soll komplett sinnlos sein. Also ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube, das hat einen psychologischen Wert. Auf jeden Fall, ja. Und ich denke auch, medizinisch, ob das oder keine mikrobiologische irgendeinen Sinn macht, ich weiß es nicht. Also ich glaube, da ist vielleicht nicht so viel dran, ja. Diese FFP-Masken, die du da eben hattest, da ist es so, die kannst du ohne Einweisung nicht selber aufsetzen. Du brauchst dazu eine Einweisung. Ich habe die ehrlich gesagt auch noch nie getragen. Ich habe die nur von jemandem mitgebracht bekommen. Man ja auch nie bekommen, glaube ich, im freien Handel. Ja, doch, ich sehe viele Leute mit der. Hast du ja gesehen, welche Firma das ist? Die verkauft doch sicherlich auch. Kannst du ja bei Amazon mal suchen. Ach so, na gut. Ja, 3M das FFP. Sein, ja. Würde mich mal interessieren, was die kosten. 3M FFP, genau. So, und da ist es so, diese Maske müsstest du alle 2 Stunden wechseln. Ja, du kannst nicht lange damit atmen, das stimmt, ja. Aha, sehr guter Punkt, genau. Diese Maske, gibt es, diese FFP-Masken gibt es ohne Ventil vorne. Die sind, da sind irgendwie so eine Lagen drin. Mhm. Die ist mehrlagig und irgendwie auch elektrostatisch oder so. So eine Lage ist da drin, ne? Dass die halt wirklich filtert. Und um das Atmen zu erleichtern, gibt es einen Typ dieser Masken mit Ventil vorne. Und mit dieser Maske bist dann nur du selber geschützt und dein Umfeld nicht, weil aus diesem Ventil atmest du ja aus und dadurch bläst du deine Viren dann quasi ja in die Umwelt. Okay, also ich habe es gefunden, ein 10er-Pack für 136 Euro. Alter. Naja, das heißt, sind 13 Euro pro Maske. Boah, überleg mal, du darfst die 2 Stunden tragen. Diese 2 Stunden Tragegeschichte wurde jetzt wohl erhöht auf 8 Stunden aufgrund der Knappheit dieser Masken. Das ist ja auch eigentlich ein Hohn, oder? Ich meine, man sagt sonst 2 Stunden und jetzt sagt man, kannst du ruhig 8 Stunden tragen. Das ist doch ein bisschen krank, oder? Ja, das ist alles ein bisschen seltsam. Ja. Und ganz wichtig, beim Abnehmen darfst du die Oberfläche der Maske nicht berühren. Ja, das gilt aber für alle Masken. Ich glaube, viele bedienen die auch falsch. Generell. Ja, ich habe da übrigens eine witzige Geschichte erlebt. Ja. Ich saß im Bus und guckte an der Bushaltestelle, wie einer einsteigen wollte. Der hatte keinen Mundschutz auf, der kramte dann erstmal in der Hosentasche, holte dann so eine OP-Maske raus, ne, also diese Einwegmasken. Beim Rausholen fiel ihm die auf die Straße. Dann hat er sich erstmal gebückt, hat die aufgehoben, dann hat er sich die lieblos ins Gesicht geklemmt und ist dann eingestiegen. Und holte sein Telefon raus und telefonierte und dann rutschte die Maske immer so während des Gesprächs immer tiefer. Also erst unter die Nase runter, ja. Dann beim Sprechen unter dem Mund, ne, dann hing sie nur noch am Kinn. Ja. Er hatte aber eine Maske auf. Ja gut, zum Glück ist sie ja nicht in der Pfütze gefallen. Dann hätte er sie nicht aufgesetzt, glaube ich. Ich habe heute auch aus Reflex, als ich an der Haltestelle stand und meinen Mundschutz schon auf hatte, wollte ich mir aus der Jacke so ein Bonbon in den Mund stecken, hab den schon halb ausgepackt und fiel mir ein, ach scheiße, geht ja gar nicht. Hab ihn wieder eingepackt. Ja. Ja. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Und ganz ehrlich, René, ich sehe, du hast nur einen Sonnenschatten als Brille. Ich habe ja eine echte Brille. Und das ist schon ganz schön anstrengend. Ja, ja, kann ich mir vorstellen, weil ja. Du atmest dir da wahrscheinlich in die Maske permanent rein. Ja, genau. Und das geht nach oben raus. In die Brille natürlich, ja. Genau. Ja. Und ich habe mir jetzt schon angewöhnt, in der Bahn trage ich keine Brille mehr. Ich habe mein Brillen-Etui immer in der Tasche und da kann du ich dann wegpacken. Du mittlerweile die Station, wo du aussteigen musst. Genau. Also bei mir ist nicht so, dass ich gleich ein Maulwurf bin, wenn ich die Brille abnehme, aber ich kenne Kollegen, die sagen, da kannst du mir 3 Punkte auf den Arm malen, wenn ich die Brille abnehme. Für die ist natürlich richtig hart, ja. Aber ja. Man ist nicht alleine, man sieht so viele Leute, die beschlagene Gläser haben in der Bahn und deswegen weiß man, ist alles gut. Und noch eine lustige Story, ich grüße meinen Kollegen Erik, er wurde aus dem Supermarkt, des Supermarkts verwiesen, weil er keine Maske auf hatte. Da habe ich auch einen Kollegen gehabt, der gar nicht reingelassen wurde, weder bei Rossmann noch beim Edeka. Ach Mist, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, mal sehen, ob er mich drauf anspricht, ja, wenn Erik, er den Podcast hört. Fühl dich geehrt, dass Stefan dir deinen Namen nennt, der nennt dir sonst immer nur den Namen von Anna. Genau, so. Ne? ANNA. Ich kann dir übrigens noch die Folge sagen, es war Folge 24, wo wir kurz berichtet haben über den Magic-Laden. Eigentlich waren wir dort dann größtenteils geocachen und haben über vermisste Personen gesprochen. Ach stimmt, wir haben das Audiomaterial, was wir dort aufgezeichnet haben, nie verwendet. Genau. Dann hört ihr die Stunde jetzt. ja, also die Maskenpflicht seit 20. April. In ganz Deutschland. Ja, richtig. Glaube so in dem Dreh, ne? Und die Masken darf man in der Regel nicht wiederverwenden. 27. Es sei denn, war das, ja. Ist das so? Okay. Es sei denn, die Maske ist mit einem R gekennzeichnet. Dann darf man sie wiederverwenden. Echt? Und ich wette, ein großer Teil. Hey, weißt du, was der, jetzt pass aber ganz kurz, weißt du, was der Oberwitz ist? Meine Maske ist tatsächlich mit einem R gekennzeichnet. Echt? Da ist ein R reingestickt, damit ich weiß, dass es meine ist. Ach ja, eher wie René oder eher wie wiederverwendbar. Verstehe. Ja, nee, aber das, was ich ja habe, ist eine sogenannte Behelfs- und Alltagsmaske. Ne? Mhm. Und die kann entweder aus Baumwollshirts oder Kissenbezügen, sagt man. Das ist wohl ein ganz gutes Material. Oder auch Staubsaugerbeutel und Geschirrtücher. Die halten dann auch sogar wohl ein bisschen mehr zurück. Ja. René, mal eine Frage, wie ist denn das? Also du und ich, wenn wir unterwegs sind, wir müssen unsere Masken tragen in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Supermarkt. Es gibt ja auch Situationen, wo 22 Leute nach einem Ball treten. Die Fußball? Brauchen das ja nicht. Ja, das ist halt eine finanzielle Entscheidung, würde ich mal sagen. Ah, Geld regiert die Welt. Gut, da haben wir jetzt aber auch genug gesagt. Kurzes Stichwort. Die Bundesliga darf wieder loslegen, die erste und zweite Liga. Aus meiner Sicht die absolut falsche Entscheidung, wenn man auch die ganzen Bedingungen dazu sieht. Ich habe mir das gestern mal durchgelesen, ich habe mir nur an den Kopf gefasst. Und ja, es ist ein bisschen gedacht, eine Doppelmoral, Alter, ne? Also auf der einen Seite als jeder Mensch hast du im Moment extreme Einschränkungen. Mhm. Ne, und dann wird da so eine Entscheidung getroffen. Ich sag mal, Fußball geht ja noch mit dem notwendigen Sicherheitsabstand, werden die Schwalben da noch ein bisschen offensichtlicher. Ich glaube, das Fußballspiel wird sich ja auch verändern ohne Zuschauer. Ich bin da mal echt gespannt, aber ich könnte mir vorstellen, das gibt bestimmt noch die eine oder andere Überraschung. Weil, wie gesagt, du musst ja auch die Situation bedenken, was passiert, wenn einer positiv getestet wird. Man kann grob sagen, die Regeln, die fürs Fußvolk gelten, gelten nicht für die Fußballer. Ja, das ist aber oft so. Ja, ich weiß. Das hat nicht nur mit Fußballern zu tun, ne? Ja. Das hat immer ein bisschen mit Einfluss zu tun. Ja, ich bin totaler Fußballfan, keine Frage, aber mittlerweile bin ich der Meinung, es wäre einfach sinnvoller gewesen, die Saison abzubrechen, wie es andere Länder ja auch schon gemacht haben. Ja, nicht nur andere Länder, auch andere Bereiche, ne? Ja. Also wenn man überlegt, wo überall Dinge abgebrochen wurden. Na eben. Die größere Schäden verursachen, als dass jetzt keine Bundesliga mehr läuft. Gut, so ist es. Für den Bundesligaspieler ist es natürlich so, dem ist es scheißegal, ob jetzt ein Friseur offen hat. Warst du eigentlich schon mal, Anni, du hast ja letztes Mal erzählt, du warst ja privat. Ich habe schon Friseure arbeiten privat, sehen und genau, ich war privat. Ich würde gerne nochmal nachschneiden lassen. Mhm. Und wenn unser Experiment, achso, nee, es gab ja Fotos. Ja, ich lasse mir nicht nur privat die Haare schneiden, ich lasse mich ja privat auch im Gesicht bemalen. Habe ich gesehen, ja, von kleinen Kindern. Genau. Ja, also du musst halt gucken, im Moment, es ist schon wirklich krass, ne? Kinder treffen im Moment keine Gleichgesinnten. Ja. Also wir haben das teilweise versucht, über Videotelefonate mit anderen Kindern zu kompensieren. Ne? Die gehen dann tatsächlich auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dass die Kinder dann so quasi über einen Laptop zusammengeschaltet sind und dann jedes Kind spielt bei sich und dann, na, guck mal hier und ne? Die gewöhnen sich dran und wollen das nie mehr anders haben, musst du sehen. Die gehen nie mehr raus. Doch, ich habe von ganz vielen gehört, von ganz vielen Eltern, dass die Kinder unbedingt wieder in die Schule wollen. Und das ist natürlich ziemlich ungewöhnlich für Kinder. Ja, also ich weiß von meinen Kindern, also zumindest von einem Kind, was mittlerweile wieder in die Schule darf, dass es so ein bisschen von der Situation aber auch genervt ist. Also nicht, weil es wieder zur Schule geht, sondern wie die Situation sich halt doch so darstellt. Ne? Also stehst halt auf dem Schulhof mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand, einer Maske auf, weißt vielleicht nicht mal, ob du mit dem Richtigen sprichst. Oder denkst du dir, wenn ich das Mädel jetzt anquatsche, ist das etwa die Hässliche mit der Zahnspange? Ja. Ja. Nee, kann ich verstehen. Und der Schulalltag ist ja noch lange nicht so, wie man ihn kennt. Also das ist ja nur eine vorübergehende Phase. Muss man natürlich machen, weil das öffentliche Leben natürlich wieder etwas hochgefahren wird und immer mehr Leute wieder ihrem Beruf nachgehen können. Und da müssen natürlich auch für die Kinder irgendwelche Lösungen her. Ne? Ganz klar. Ja. Ja, so ist das. Gut, mit dem Maskenthema waren wir ja dann soweit durch. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich angekündigt habe, was den Namen betrifft. Und zwar hörte man ja in den Medien, dass es da Abmahnungen gab gegen Leute, die auf der Wanda gibt's nicht mehr, ne? Wo verkauft man heutzutage selbst gestricktes Zeug? Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Also irgendwelche jungen Mütter, die sich jetzt ihr Kurzarbeitergeld aufstocken wollten durch das Nähen von Mundschützen, haben wohl, so hat man in den Medien lesen können, Post bekommen und wurden abgemahnt, weil sie das Wort Mundschutz verwendet haben. Ja, ist eine total kranke Welt, ganz ehrlich. So, also es geht um das Wort Mundschutz und Atemschutzmaske, soweit ich informiert bin. Der Grund dafür ist, dass diese Worte ja etwas vermitteln, was nicht stimmt. Ne, also ein Mundschutz muss geprüft sein und ein Mundschutz unterliegt dem Medizinproduktgesetz, MPG, und deswegen darf sich ein selbstgenähter Mundschutz nicht Mundschutz nennen. Die Lösung ist, man nennt das einfach Mund-Nasen-Maske oder Atemmaske geht wohl auch. Oder Bedeckung. Ja, oder man sagt Munddingens, keine Ahnung. Ja. Willkommen in Deutschland. Ja, so ist es. Weißt du, wofür dieses FFP steht? FFP? Diese Schutzklasse. FFP, sorry, FFP natürlich. Das ist bestimmt irgendwas Französisches oder so? No. It's English und das ist Filtering Face Piece. Ach so, okay. Also sozusagen. Der gefilterte Gesichtsschutz, Frieden. Nein, nicht Peace im Sinne von Peace, sondern von Stück. Ach so, Stück, also, okay. Filterndes Gesichtsstück. Mhm. Du filterndes Gesichtsstück, Benni. Ja. Ah, interessant, ja. FGS. Wir sind so zeitlich ziemlich in der Mitte. Ja, gut aufgepasst, René Mitch, ich staune. Bin ja, begeistert. Hier, ne? Ja, deine. Hat vor 100 Jahren funktioniert. Die ja. Sanduhr, die funktioniert heute auch noch. Siehst du? Wer sich wundert, wie ich mit der Sanduhr die Zeit messe, ja, man muss so eine Eieruhr in der Stunde halt einfach mal wie oft umdrehen. Hast du die eigentlich den Sand selber reingemacht und gemessen oder war der schon drin? Nein, ich glaube, die Story habe ich schon tausendmal erzählt. Also das ist ein Stundenglas, ein Halbstundenglas, sorry, das ist ein Halbstundenglas. Und jetzt ist es einmal durchgelaufen. Das hat man auf der See gehabt, genau. Und als ich das bestellt habe, hat es mir ziemlich lange gedauert, bis das geschickt wurde. Mhm. Und dann habe ich den, wo ich es bestellt habe, angerufen. Ich erinnere mich jetzt. Und sage, wie sieht's denn aus? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe sie schon, das Halbstundenglas. Mein ganzer Schreibtisch ist voll mit diesem feinen Sand. Da war nämlich kaputt gegangen. Du, zur Not machst du Vogelsand rein, ist auch okay. Ja, keine Ahnung. Ich drehe jetzt erstmal um. Ja. Genau. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir hören, weil Stefan fand das eine schöne Gewohnheit und wir haben sie überlegt, für euch ist es vielleicht auch ganz gut, ja, wenn ihr euch dran gewöhnt. Ich will Musik hören. So eine halbe Stunde kann man mal auf Pause drücken, kann man aufs Toilettchen gehen. Kann man lauter machen. Oder und kann, ja, das ist ein guter Break, glaube ich, auch für uns, um uns jetzt nicht an so einem Thema festzufressen. Genau, und deswegen würde ich sagen, wir hören mal in einen, achso, wir haben ja keinen Songquiz, es tut mir leid. Schade. Aber ich habe versucht, mit was anderem auszugleichen und habe jetzt, ihr hört jetzt einfach erstmal einen kleinen Song. Genau. Und vielleicht erkennt der ein oder andere den auch. Ja. Und der Titel ist Watcher. Ja, Watcher, wer hat schon mal gehört? Ich habe es jetzt schon mal gehört. Wir haben es jetzt alle gehört. Die uns ordentlich verfolgen, haben vielleicht gesagt, das habe ich doch schon mal gehört. Im Radio war es nicht dafür, da bin ich noch nicht weit genug für. Aber ihr habt sicherlich in einem der Teaser gesehen und zwar zu unserem großen Lieblingsthema Geocaching. Ganz genau. Und die Chance nutzen wir einfach mal und grüßen mal Kalisa. Kai und Lisa. Ja, schöne Grüße an Kai und Lisa und auch schöne Grüße an den Geobastard. Und was du nicht weißt, Stefan, ich stehe aktuell mit dem Geobastard in Kontakt, weil ich nebenbei noch ein kleines Arrangement habe. Ich habe mich seiner Videos angenommen. Ja. Da läuft was, ja. Ja. Also ich durfte die nächste Folge Geobastard schon sehen, weil ich sie auf dem Schnitttisch hatte. Genau, wenn euch da irgendwas an der Bildqualität oder an der Soundqualität nicht gefällt, dann war's René. Könnt ihr euch gerne an mich wenden. Genau. Ja, sehr cool. Und ich muss nochmal sagen, weil wir gerade Kalisa gesagt haben, also die Stories, die sie immer posten, wenn sie geocachen, finde ich total klasse. Und deswegen mal die Frage an dich, René, wann warst du denn letztes Mal geocachen? Ist doch schon eine Weile her, oder? Das ist tatsächlich schon eine Weile her, jetzt wann waren das jetzt? Jetzt am 2. Mai, glaube ich, war wieder so ein sogenanntes Event, ja, wo man ein Souvenir bekommen kann. Mhm. Also so ein digitales Souvenir, ne? Das heißt, wenn man an bestimmten Tagen geocacht und ich glaube, nur wenn man erfolgreich ist, dann bekommt man so ein Badge. Okay. Ja. Das habe ich leider nicht mitgemacht, weil man traut sich jetzt erstmal im Moment nicht so weit raus. Und deswegen, ja, mein letztes Geocaching-Erlebnis liegt schon ein wenig zurück. Und mein aktueller Geocache ist derzeit auch, also mein eigener Geocache ist derzeit auch nicht aktiv, weil der wurde gestohlen und ich hatte noch nicht die Echt, Zeit, ja? Den aus. Ist ja krass. Ja, wer klaut denn bitte schön eine Filmdose, ey? Wer klaut bitte schön eine Filmdose? Der kann sich mal gleich melden. würde mich freuen, von ihm zu hören. Das ist ein bisschen krank, finde ich. Das ist wirklich krank. Ey, da war ein Zettel drin. Bitte, Leute. Aber du siehst, Idioten gibt's überall, ne? Ja. Vielleicht hat er sich gedacht, oh, geile Filmdose, und hat den Zettel weggeworfen. Aber ich muss dir sagen, ich habe ja schon ein bisschen gesammelt. Wenn wir uns dann mal wieder sehen und geocachen oder wenn du mal wieder geocachst, hab noch ein bisschen Material für dich, was du verstecken kannst. Und so, wenn ihr die geocache-freie Zeit irgendwie euch über Geocaching informiert wollt, weil ihr es selber noch nicht macht, dann könnt ihr euch mal einen unserer alten Podcasts oder eine der alten Podcast-Folgen anhören, in dem wir intensiv auf das Thema eingehen und mit dem Geobastard von YouTube auch ein sehr interessantes und schönes Erlebnis hatten. Eine schöne Tour in Wildau. Ja. Na? Ganz cool. Macht Spaß. Also, wenn es dann wieder losgeht, ich glaube, da werden alle ziemlich unter Druck stehen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Wenn alle nach draußen gehen. Die Leute unter Druck stehen und nach draußen strömen wie bekloppt. Ja, eben. Übrigens, ich habe gehört, in Spanien ist gerade eine richtige Hitzewelle. Mehrere Tage über 30 Grad. Stell mal vor, das wäre hier, ey. Da würden die Leute noch mehr durchdrehen. Also im Moment nervt mich das Wetter so ein bisschen, weil morgens ist es 4 Grad und abends ist es 20 Grad. Schönes Erkältungswetter. Ja, und vor allen Dingen so ein Wetter, wo du, wenn du arbeiten gehst, also wenn man noch das Glück hat, arbeiten gehen zu können und nicht zu Hause sitzen muss, dass man zweimal Klamotten mitnehmen muss. Einmal für den Hinweg, einmal für den Rückweg. Ja, das passiert im Homeoffice ja nicht. Sommer- und Wintersachen. Ja. Ja, da passiert es nicht. Stefan, wie oft hast du in der letzten Woche eigentlich eine Hose angehabt? Während der Arbeit? Ich eine Hose? Während der Arbeit? Na immer. Warum? Also, nee, kann ja sein. So, dass du dann, weiß ich nicht, im Schlüpper am Rechner sitzt. Nein, das ist ja jetzt auch, wo wir aufzeichnen. Wir sehen uns ja nur sozusagen brustaufwärts. Ja. Genau, und wenn ich jetzt aufstehen würde, gut, dann würde René halt alles sehen. Das, ja. Schön, dass deswegen so gewisse Dinge mal, frische Luft bekommen. Ja, richtig. Über so einen langen Zeitraum. Natürlich, ja, baumelt hier die ganze Zeit am Stuhl hin und her. Ja. Du, ich würde nochmal, ich habe mich über das Geräusch gewundert. Also, ich würde ganz kurz nochmal zu der Atemmaske-Thematik zurückkommen. Ja, lässt dir keine Ruhe. Richtig, und zwar, eine Sache lässt mir tatsächlich keine Ruhe. Wie verhält sich die Atemmaske mit dem Vermummungsverbot? Ja, die Atemmaske verdeckt ja nicht dein komplettes Gesicht, oder? Naja. So ein Mund-Nasenschutz. Und, ja. Und es ist ja so, wenn du jetzt als Beispiel, du fährst Auto im Sommer mit Sonnenbrille, also du musst entweder die Augen frei haben oder Mund und Nase. Oh, beides schon, du bist zusammen ja schon, geht nicht. Du bist sehr gut informiert schon. Also, kurz zum Vermummungsverbot. Es gibt in Deutschland kein allgemeines Vermummungsverbot. Hier wird nicht. Ja. Aber es gibt Situationen, in denen man sich nicht vermummen darf. Und was ich rausgefunden habe, ist einmal die Vermummung während einer Versammlung. Mhm. Und da ist es so, im Versammlungsgesetz ist das mit der Vermummung geregelt. Und zwar, ich habe es auch gerade nochmal offen, das ist das Versammlungsgesetz, jetzt muss ich gucken, weil ich gleich noch, ja, Versammlungsgesetz, Paragraph 17a. Mhm. Absatz 2, Satz 1. Ich glaube, okay. so liest man das, ne? Kann sein, ja. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Im Namen des deutschen Volkes sagt dieser Satz, wer an Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet, ja, also der Satz ist ja in einem anderen Kontext, aber also man darf keine Aufmachung bei einer Versammlung tragen, die geeignet ist und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern. Genau, also das bedeutet, bei öffentlichen Veranstaltungen ist es verboten. Im Moment ist es aber, weil es eine behördliche Anordnung ist, diese Masken zu tragen, in Ordnung, ist halt ein bisschen schwierig gerade. Genau, ja. So, ein weiteres Vermummungsverbot gibt es in einem anderen Gesetz, und zwar in einer Verordnung, in der Straßenverkehrsordnung. Da steht, jetzt muss ich mal nach dem Wort Gesicht googeln, weil ich mal, da steht in Paragraph 23, ihr merkt schon, ich mache das nicht so oft. Ich finde, du machst das super. in Paragraph 3, ihr müsst euch vorstellen, mich jetzt als Anwalt, ne? Ich komme, glaube ich, ganz gut rüber. Ich mache also gerade ein Beratungsgespräch bezüglich Vermummung. Also, Straßenverkehrsordnung, Paragraph 23. Nee, ich mache das mal, weißt du, Stefan, wie ich das mache? Nee. Wie so ein Richter. Nee, wie ein Berliner Polizist. Okay. So, erkläre dich jetzt auf, ja? Ja, mach mal Kolle. So, Kollege. Ich habe dich angehalten. Wir machen jetzt ein Rollenspiel. Wir machen mal ein kleines Hörspiel für euch. Okay. Ich habe jetzt gerade den Stefan angehalten. Stefan war vermummt gewesen, weil Stefan nämlich sehr pflichtbewusst ist und er hat seine Einmalmaske diese Woche schon zum 100. Mal auf. Richtig? Gut. So, steigen Sie mal aus. Gerne. Warum haben Sie eine Maske auf? Weil das Pflicht ist, hat der Mutti gesagt. Das haben Sie falsch verstanden. Laut Straßenverkehrsordnung, Paragraph 23, ja. Absatz 4 sagt, wer ein Fahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Das gilt nicht in anderen Fällen, aber die sind jetzt unwichtig. Aber ich hab doch noch eine Brille auf. Meine Augen sehen sie doch auch. Ja, aber ich hab doch gerade gesagt. Ich sag's nochmal, damit auch Sie das verstehen. Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Ich hab sie nicht erkannt. Ich kenne mich ja ohne, weißt du? Wissen Sie? Ja. Entschuldigung, war es Beamtenbeleidigung? Warte, da muss ich jetzt in einem anderen Gesetz gucken. Ja, genau. Da muss man ein bisschen blättern, ja. So, lustig, also, das sollten wir öfter mal machen. Vermummungsverbot, ja, so viel zum Thema Vermummungsverbot. Also laut Versammlungsgesetz und laut Straßenverkehrsordnung ist Vermummung tatsächlich in gewissen Formen untersagt. Und ja, im Auto ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, sich zu vermasken. Genau. Also ich habe es auf Twitter gelesen, die Polizei hat getwittert, nochmal als Hinweis, jetzt wenn schönes Wetter kommt und man sitzt eine Sonnenbrille auf, dann soll man keine Maske tragen, weil man sich dann gar nicht mehr erkennt. Ja. Ja. Verstehe. Ja. Gut. Haben wir noch ein Thema? Ja, wir können ganz kurz mal darauf eingehen. Es ist natürlich ein kleiner Schnitt, aber wir haben jetzt ein langes Wochenende, René, weil wir sind Berliner. Und? Ach ja, Mensch. Ja, richtig. Wir sind Berliner. Morgen ist Freitag, der 8. Mai 2020. Und das ist der... Ich erinnere mich noch an die Redaktionssitzung vor 2 Tagen, da wurde das angesprochen, aber ich habe es vergessen, der Tag der Befreiung, würde ich sagen. Richtig, das ist der Tag der Befreiung und das heißt in diesem Jahr 75 Jahre Kriegsende, das heißt ein besonderes Jubiläum und deswegen hat Berlin gesagt, wir machen das mal einmalig zum Feiertag, das heißt wir haben jetzt im Mai mehrere kurze Wochen und ja, wie gesagt, der 8. Mai ist frei in Berlin, nur in Berlin. Eigentlich schade, weil das ist ja schon ein ganz besonderes Ereignis gewesen, was hoffentlich nie wieder benötigt wird. Wenn man so ein bisschen im Fernsehprogramm und in den Medien guckt, gab es jetzt viele Filme rund um das Kriegsende oder überhaupt um den Krieg. Sehr interessant. Zum Beispiel kam wieder mal Schindlers Liste. Da erinnere ich mich ja auch noch an meine Schulzeit, wo wir den im Kino geguckt haben. Das war schon krass irgendwie, ne? Also, aber ansonsten, ja, man kennt es halt von Erzählungen irgendwie von seinen Großeltern. Ist sehr, sehr gruselig, finde ich. Und wir können ja nochmal erwähnen, also der 8. Mai ist in verschiedenen europäischen Ländern ein Gedenktag. Deswegen ein Gedenktag ist nicht gleich ein Feiertag. Und am 8. Mai 1945 gab es die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Und die Befreiung vom Nationalsozialismus, ne? Also der wird dann gedacht quasi. Ich find's so witzig, eine bedingungslose Kapitulation. Also Kapitulation sagt er im Prinzip schon, okay, wir haben keine andere Chance aufzugeben. Ja. Und dass die auch noch bedingungslos ist. Okay, ey, wir geben auf, wir haben eh keine andere Chance. Aber da hängt jetzt noch eine Bedingung dran. Ja, ist natürlich eine krasse Formulierung. Ja, ich habe die Informationen vom Wikipedia-Artikel kopiert. Nein, die ist so. Das ist ja bedingungslos. Ja, das wird ja auch immer so gesagt. Stimmt, ne? Richtig, ne? Es ist teilweise aber auch ein stiller Gedenktag und teilweise ein Feiertag mit großer öffentlicher Beteiligung. Das wird dies Jahr natürlich alles ein bisschen anders sein. Ist natürlich auch schade, da Corona uns dann einen Strich durch die Rechnung macht, die ganzen Einschränkungen. Ja, und wir hatten ja auch schon mal das Thema in der DDR. Da ist ja mir noch... sehr bewusst, also der Tag der Befreiung. Ich kannte immer 1. Mai, Tag der Arbeit, eine Woche später Tag der Befreiung, so vom Namen her. Und in der DDR war der Tag der Befreiung von 1950 bis 67 und einmalig zum 40. Jahrestag 1985 ein gesetzlicher Feiertag. Okay. Genau. Und dies Jahr einmalig 2020 in Berlin auch ein Feiertag. 75 Jahre Kriegsende. Hast du noch irgendwie Großeltern, die den Krieg miterlebt haben? Nee. Nee, gut. Ich habe noch meine Oma. Ja, man sagt ja, die Leute, die sterben auch langsam aus, ne, die da noch mitgemacht, also die da. Das ist, da muss man sich auch bewusst sein, genau, diese Generation stirbt leider aus, klar, werden immer älter, und ja, dann sind natürlich die Zeitzeugen auch weg. Ich war neulich so ein bisschen irritiert, es gibt Menschen, für die gab es schon seit ihrer Geburt Minecraft. Mhm. Also die sind, so lange gibt's das schon. Ja. Krass, ne? Es gibt Menschen, die sind komplett viel jünger als wir. Na gut, das ist ja auch keine Kunst. Wir sind ja auch schon steinalt. Ne? Ja. Also ist ja auch so. Traurig, aber wahr. Und deswegen versuche ich auch meine Zeit mit diesem Thema zu verbringen. Ah ja, da hat René wieder die Karten rausgeholt. Landwirtschaft. Das heißt, du hast den Landwirtschaftssimulator. Genau, Landwirtschaft. Landwirtschaft ist ein sehr interessantes Thema für mich. Ich habe tatsächlich, wir haben ja ein Feld in der Nähe, mal Raps eingesammelt. Und habe mich, also liebe Zuhörer, für euch, wir reden jetzt über Landwirtschaft. Ja, unser Thema ist jetzt Landwirtschaft. Also René, meine landwirtschaftlichen... Hält jetzt, ihr könnt euch die 40-seitige PowerPoint-Präsentation könnt ihr euch in den Shownotes runterladen. Genau. Und René, bitte, die nächsten 2 Stunden gehören dir. Raps, ich habe mich immer gefragt, ja, es gibt ja Rapsöl, ne? Habe mich immer gefragt, wo kommt Rapsöl eigentlich her? Weil man sieht immer nur diese gelbe Blüte und vom dann Raps. Ja, logisch. Und dann habe ich immer gedacht, bringt man die Blüte aus oder keine Ahnung. Ich wusste immer nicht, wo Raps herkommt. Bis ich selber mal zu einem Rapsfeld gegangen bin und mir mal so eine Rapspflanze besorgt habe und mir die angeguckt habe. Und das ist so, für die unter euch, die es nicht wissen, an Raps wächst seitlich so eine lange Schote raus. Von Weitem sieht es am Anfang aus, als wäre das ein Blatt. Das ist grün und dann wird es aber bräunlich trocken. Und wenn man diese Schoten aufmacht, da sind da ganz kleine schwarze Kullern so hintereinander drin, so eine Reihe. Also das besteht aus einer Unterhälfte wie so ein Schiffchen, aus einer Oberhälfte wie ein Schiffchen. Da drin sind die Kullern und dann dazwischen ist ein kleines wie ein Pergament. Da sind die Kullern voneinander getrennt. Aber du redest nicht von Erbsen, oder? Nee, aber Erbsen werden so ähnlich sein. So. Genau, das, diese, das kann diese schwarzen Kullern, die werden ausgepresst und da kommt dann, also ähnlich wie man es bei Leinöl wahrscheinlich kennt, da kommt dann Rapsöl her. Das musst du dir mal vorstellen, in welcher Menge man Raps anpflanzen muss, um da 1 Liter Rapsöl zu bekommen. Genau. Und wir machen mal ein spontanes Quiz, René. In den nächsten 10 Sekunden zählst du mal alle Öle, alle Ölarten auf, die dir einfallen. Bitteschön. Sonnenblumenöl ist gut. Rapsöl. Ja. Körperöl, ja. Rapsöl, Öl, womit man Autos gießt. Ja, genau. Motoröl, genau. Mehr Öl kenne ich nicht. Ja. Wenn's quietscht noch. Ja. Anti-Quietschöl. Schmiere. Anti-Quietschöl, okay, na gut. Ja, war ein Versuch. Ja, bist du schon fertig mit deinem Vortrag? War sehr interessant. Ja, also was sind denn deine landwirtschaftlichen Erfahrungen, Stefan? Meine landwirtschaftlichen Erfahrungen, zählt auch der Schulgarten dazu aus der Schulzeit? Ja, was war dein schönstes Schulgartenerlebnis? Ich habe das gehasst, weil meine Pflanzen, ich hatte keinen grünen Daumen, das sah immer doof aus, was ich da eingepflanzt habe. Gibt es das überhaupt heute noch? Schulgärten, ja. Oder gab es es nur im Osten damals? Nein, Schulgärten gibt es immer noch, aber nach meinem Gefühl und in meiner Erinnerung war das tatsächlich ein Unterrichtsfach. Ich möchte meinen, das ist heute nicht mehr so. Aber heute musst du doch erstmal die Eltern fragen, ob die Kinder überhaupt in den Schulgarten dürfen, ob die sowas lernen sollen, ob die mit dreckigen Händen umgehen können. Ja, ja, du spielst darauf an, dass dass heute Kinder mit den Samthandschuhen angefasst werden. Ja. Es ist so, es gibt tatsächlich Kitas, da hängen Zettel, wenn sie ihr Kind sauber abholen, dann hat es heute einen blöden Tag gehabt. Ja. Gut. Dann haben wir noch Zeit für ein weiteres Thema. Hat man doch schon. Penisneid, nein, das war's nicht. Stefan, ein weiteres Thema. Diesmal wirst du uns berichten über... Ups, da ist die Kamera. Nickelback. Ist es nicht eine Band? Ja. Nickelback, ja, die machen noch gute Musik. Machen die? Ja. Wie ist es mit Konzerten im Moment? Ist ein bisschen schwierig, ne? Fällt aus. Bis Ende August oder bis Ende Oktober? Also in Berlin, glaube ich, bis Ende Oktober und bundesweit, glaube ich, bis Ende August keine Großveranstaltung. Ich hatte noch jetzt die Tage, oder ja, man weiß ja schon gar nicht mehr, ob das Wochen oder Monate waren. Ich glaube, jetzt irgendwann in den letzten Wochen hatte ich ein Konzert auf YouTube gesehen von einem Musiker, der eine leere Halle genutzt hat, um dort zu spielen. Ne? Also im Prinzip war es so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf, dass jetzt Locations halt komplett leer sind. Und dann saß der eben alleine in dieser Veranstaltungshalle mit einer Gitarre auf einem Stuhl und hat diverse Coversongs von sich gegeben. War ganz gut. Hat es nicht auch ein großer Künstler, ich weiß gar nicht, wie der hieß, war es Ed Sheeran? Der hat doch auch irgendein Konzert. Zu Hause machen doch einige Konzerte. Nee, das war eine richtige leere Konzerthalle, was gestreamt wurde. Okay. Aber ich weiß nicht mehr wo, aber das ist auch schon ein paar Wochen her. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Das war ein Punkt auf der Redaktionsliste, die uns unter die Nase gelegt wurde. Dann haben wir das Thema ja abgehandelt. Mehr oder weniger zufällig, ja. Wir müssen natürlich, wir haben ja vorhin schon von Mutti gesprochen, wir müssen unsere Mütter mal grüßen, oder? Zum einen ist ja Muttertag gewesen und zum anderen... für mich liegt der noch vor mir. Der Muttertag? Ja, der kommt ja erst in 2 Tagen. Ja, genau, aber bei Ausstrahlung der Sendung ist der ja schon hinter uns. Und unsere Mütter hatten ja auch Geburtstag. Die haben lustigerweise einen Tag Unterschied Geburtstag. Richtig, genau. Ja. Na? Und bei hier kam ja noch die Frage von unserem geheimen Redakteur, was oder wie schenkt man zum Geburtstag? Jetzt versuchst du die Liste aber wirklich abzuarbeiten, ne? Naja, klar, also wenn wir schon so gut zugearbeitet kriegen. Sehr pflichtbewusst von dir. Ja. Ja, Geburtstagsgeschenk ist im Moment ein bisschen schwierig. Ich sitze hier tatsächlich noch auf einer Geburtstagskarte für meine Schwester, die ich hier noch nicht, klar, kann ich per Post schön machen, groß. Aber ja. Ja. Und auf einem Geburtstagsgeschenk, was ich jetzt planen wollte, demnächst abzugeben, was aber Annahme verweigert. Tja, wollte wohl keiner haben. Nee, wegen Besuchsverbot und so. Ach so, okay. Ja, nein, ich habe, mein Papa hat ja immer einen Monat vorher und einen Monat später dann im Mai meine Mutter. Und ich habe beiden diesmal einen Staubsauger geschenkt. Ah, okay. Irgendwie. Und die haben sich sehr drüber gefreut. Einen elektrischen? Also, ja, Staubsauger sind ja immer elektrisch. Nee, der hat eine Kurbel, Nee, ist kein Problem. Du musst erst kurbeln und dann kannst du 5 Minuten saugen. Sehr schön. Ist so ein langes Rohr, ne? Da machst du die Lippen rüber und dann läufst du damit durch die Wohnung und saugst. So sieht's aus, ne? Also, ja. Aber nee, kein so einen automatischen, der von alleine fährt? Nein, um Gottes Willen, nee. Zumindest ein, der leicht ist und der kabellos ist und der leicht sauber zu machen ist. Und das, ja, hat sich gelohnt. Die haben sich sehr gefreut. Und jetzt ist die Bude auch wieder sauber. Ja, gerade in der heutigen Zeit ist es ja auch so, du verbringst ja viel mehr Zeit zu Hause und dann weißt du ja schon gar nicht mehr, was du zu Hause machen sollst. Ja. Ja, sehr schön. Ja, also das war mal eine coole Idee und da hat man... Stefan, da klopfst du dir mal selber auf die Schulter, hast du mal eine richtig gute Idee gehabt. Richtig sehr gut. Cool. Genau. Ja. Ja, aber witzig, meine Mutter hat sich auch ein Haushaltsgerät gewünscht. Ja, ich guck mal kurz in meinen Redaktionsplan, was ich noch auf der Liste habe. Ja. Ich habe dieses Thema da noch gefunden. Eine enttäuschende Geburtstagsparty, das passt dazu Corona. Was, wirklich? Ja. Eine enttäuschende Geburtstagsparty, ja. Ja, das ist halt wirklich so. Also für die Leute, die gern Geburtstage feiern, ist das jetzt gerade eine doofe Zeit. Für die Leute wie mich, die da jetzt nicht so mega viel Wert drauf legen, ändert sich da nichts. Aber wenn Corona vorbei ist, dann ist mein Geburtstag. Nein, also ich freue mich schon riesig auf meinen Geburtstag. Ich mache eine Riesenparty, aber natürlich, wenn Corona ist, kann ich die Party nicht machen. Es tut mir dann leid. Ja. Ne? Aber ey, ich habe tatsächlich einen Geburtstag. Ich habe, meine Schwester hat einen runden Geburtstag gehabt und wir haben quasi eine Mini-Geburtstagsfeier über WhatsApp gemacht. Da muss er grinsen. Über Video. Also wir haben, das war ganz witzig, ja. Also ich glaube, das kommt jetzt auch immer mehr, dass die Familien und so diese Online-Treffs, die wachsen oder die sind jetzt immer populärer und das ist ja auch eine super Möglichkeit, sich zu sehen. Ja, also wir haben zum Geburtstag meiner Mutter haben wir zum Beispiel einen Videocall über WhatsApp gemacht zu viert, weil das Maximum ist, wobei in jeder Kamera mindestens 2 bis 4 Leute zu sehen waren. Ja, das war praktisch. Da war dann auch voll, ne? Und ich habe meinen besten Freund habe ich auch zum Geburtstag über WhatsApp-Video. Ich hatte doch gar nicht. Ach so, ja, meinen zweitbesten Freund nach dir, Stefan, habe ich. Und mit dem habe ich auch eine ziemliche Langeweile, haben wir zusammen auf der Couch rumgelungert und haben mal so wieder ein bisschen geschillt, was wir schon lange nicht mehr zusammen gemacht haben, ja. Und jetzt fällt mir gerade ein, das Stichwort, Geburtstag, auch Axel, den du ja auch kennst, der auch ein Teil unserer Vergangenheit ist, sowohl beruflich als auch in einem privaten Projekt, unser Blog. Und der alte Podcast, die erste Staffel, Axel. Also nochmal herzliche Grüße, auch nachträglich alles Gute. Und das war auch sehr, erfrischend. Genau. Was habt ihr gemacht? Eine Videokonferenz? Nein, wir haben einfach lange telefoniert, was einfach cool ist. Ja, cool. Ja, so, haben wir noch anderes Nicht-Corona-Thema? Ich würde mal sagen, das hier. Ups, da. Du musst stillhalten. 10- bis 12-Jährige, das ist jetzt dein Thema. 10- bis 12-Jährige. Du warst mal 10 bis 12 Jahre alt, ne? Ja. Nee, du auch. Kannst du dich daran erinnern, was du mit 10 bis 12 Jahren gemacht hast? Auf jeden Fall hatte ich kein Smartphone. Ich habe, glaube ich, sehr viel Fußball gespielt, unten auf der Wiese. Wirklich? Na, also selbstverständlich. Als ich 10 bis 12 war, da war, jetzt kann sich jeder gleich mal ausrechnen, wie alt ich bin, das war so knapp vor der Wende. Das heißt, es gab noch keinen Computer. Ja. Ich bin gerade ins Ghetto gezogen. Weil ich habe vorher im Altbau gewohnt, da gab es zwar schon Klo und alles, aber da war irgendwie, das war nicht so luxuriös wie Plattenbau. Ja. Mhm. Da begann also gerade mein Plattenbauleben mit 12, ja, 10, 12 Jahren. Aber wie gesagt, ich hatte einen Kumpel, mit dem ich auch in die Schule gegangen bin, der war Fußballer und dadurch haben wir natürlich immer Fußball gespielt, ja. Das war sehr lustig. Und früher hat man ja sozusagen sich einfach auf der Wiese 2 Bäume gesucht, die dann das Tor symbolisiert haben. Und ab und zu, wenn man halt so auf diesen klassischen Höfen gespielt hat, ich kann mich an Storys erinnern, wo sich dann die Leute beschwert haben und da kam ab und zu dann schon mal ein bisschen Wasser von oben, von den Nachbarn, wenn es mal wieder zu laut wurde. Ja. Weißt du, woran ich gerade denken musste, als du sagtest, da hat man sich 2 Bäume gesucht? Ey, spielt da mit? Ja, der war auch gut. Der war, Stefan, war richtig dann, top. Stefan ist dann auf die Wiese, hat 2 Bäume gesucht, die mit dem Fußball spielen. Hey, ja, ich habe 2 Bäume angesprochen und die haben dann mitgespielt. Ja. Ja, so, gut. Aber das ist ja sehr witzig, René. Es ist sehr witzig. Ich packe die Karten schon weg, weil wir können, das war jetzt der Beitrag von Cards versus Humanity. Cards Against Humanity. Keine Sorge, werden wir nicht bezahlt für, dass wir die hier nennen, weil die kann man sich kostenlos im Internet selber ausdrucken. Mhm. Ja, genau. Lustig geht's weiter. Auf jeden Fall, weil jetzt kommt nämlich das Witzbattle. Denn am 3. Mai, ist schon ein paar Tage her, war Weltlachtag. Ach, wirklich? Hahaha, ja. Okay. Hast du nicht gewusst? Sieht man wieder, dass René einfach nicht aufpasst. Ich habe ihm extra ein cooles Video geschickt zum Weltlachtag. So ignorierst du mich, ne? Eben noch hier bester Kumpel und so. Und dazu hast du mich gezwungen, das zu sagen. Ach so, ja. Das habe ich nur gesagt, weil ich dich nicht verletzen wollte. Das kann ich ja rausschneiden. Das kann ich ja rausschneiden, ja. So, Stefan ist schon mal in der richtigen Stimmung, dass er gleich die Witze mit nach unten gezogenen Mundwinkeln erzählt. Ja, Witzbattle heißt, Stefan und ich, jeder erzählen 3 Witze im Dauerfeuer, wollte ich sagen, im wechselseitigen Im Feuer. Wechsel, genau. Und die Empfehlung von mir an euch ist, wenn der Witz vorbei ist, kurz Pause drücken, in Ruhe ablachen und dann wieder weitermachen. Ja. Sonst hört ihr den Anfang vom nächsten Witz nicht. Sehr gut. Ja, dann würde ich noch sagen, René, Witzbattle 32, Sie sind dran. Ja, wir sollten übrigens nicht in weiblicher Bekleidung kommen, sondern Begleitung. Schlimmster Betriebsausflug ever. Tja. Hm. Das war auch noch eine Geschichte aus deinem Leben, oder? Ja. Stimmt, war er was Trauriges, ne? Ja. Okay, pass auf, ich habe einen Knaller. Der Sohn zum Vater: Papa, du sagtest mir, ich soll eine Kartoffel in die Badehose stecken. Es würde den Mädchen im Schwimmbad imponieren, sagtest du. Ja, das stimmt. Du hast leider vergessen zu erwähnen, dass ich sie hätte vorne in die Badehose stecken sollen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist natürlich vorgelegt. Also, ich durfte heute auf Arbeit übrigens das erste Mal Gabelstapler fahren. Kommt nachher auch nochmal in den Nachrichten. Ah, da muss ich ja sagen, ich bin ja ein treuer Hörer unseres Podcasts und es gibt einen Punktabzug. Doppelte Witze machen wir nicht. Scheiße. Ja. So, und mal gucken, wer von euch rausfindet, in welcher Folge der Witz gelaufen ist. Genau. Das kann ich dir gerade nicht sagen, das recherchiere ich aber. Okay, pass auf. Was sagt ein Haifisch, wenn er einen Surfer sieht? Mit Brett irgendwie. Das ist aber nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Hm. Ja, Tierwitze. Gehen immer, wenn man den entsprechenden Pegel hat. Mhm. Ja, mein letzter Witz, Stefan, der richtet sich direkt an dich. Egal, was du tust, ja, gib immer 100%. Es sei denn, du spendest Blut. Ja, sehr gut. Der passt ja wirklich. Ne? Wie die Faust aufs Auge. Ja. So, dein letzter Witz. Hau raus. Mein letzter Witz. Papi, warum hast du eigentlich Mama geheiratet? Siehst du, Ingrid, die Kinder können es auch nicht verstehen. Der ist wirklich gut. Sehr cool. Ja, das waren nochmal Knallerwitze, oder? Na gut, außer dein einer, aber ich fand's cool. Ich habe herzlich gelacht. Und an euch natürlich der Appell, habt ihr geile oder coole Witze für uns, dann schickt sie uns. Und René hat die Kontaktmöglichkeiten für euch. Ja, ihr erreicht uns per Mail an podcast@juba.de. Warte mal, kurze Frage. Haben wir dafür nicht einen Einspieler? Du hast vollkommen recht. Dann hören wir jetzt den Einspieler. Dann hören wir jetzt den Einspieler von unserem neuen, von unserer neuen helfenden Hand. Mehr dazu dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Okay, dann Mats ab. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juba.de und folgt uns hier fälligst bei Instagram unter podcast.iedi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Seid ihr bestens informiert. Also, wir freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, freuen wir uns. Ganz genau. Das ist, was ich sagen wollte. So, und bevor es jetzt wirklich zu Ende ist für diese Folge, René, ein kleines Rätsel. Wir haben ja euch, für euch zur Info, liebe Zuhörer, wir haben ja gesagt, wir nehmen heute mit Jitsi auf. Und dort gibt es einen Sprechanteil-Counter. Ah. Und René, guck jetzt bitte noch nicht hin. Okay. Wir sind jetzt bei knapp über einer Stunde Rohaufzeichnung. Im Schnitt ist es nachher 20 Minuten oder so. Stefan René, seine Ls alle rausschneidet. Schätze doch mal, wie viel der Sprechanteil von uns beiden ist. Also, ich bin sehr selbstreflektiert und ich sage mal, ich sag dir jetzt mal in Prozenten, ne? Weil, ja, habe ich auch gerade gedacht. Okay. Ich hol schon mal einen Taschenrechner raus. Ich sag 70-30. Ich sag auch 70-30. Ja. Aber nee, das ist ja blöd. Warte mal, dann kann ja keiner gewinnen. Rechne dann mal in Minuten auf. 60-40. 60 für dich. Ja, ich habe 60. Achso, meintest du 70-30, 70 für dich? Nein, auf keinen Fall. Also du bist doch hier die Schnattertasche. Ich bin doch nur der Sidekick. Ja, also ich sag 60-40. Was ist das in Minuten? Ja, das kann man doch ausrechnen. Ach so, okay. Gut, dann schauen wir uns mal den Anteil an. Und es ist, der Stefan hat 28 Minuten geredet und der René hat 52 Minuten geredet. Interessant. Wir haben ja auch parallel geredet, logischerweise. Was heißt das mathematisch jetzt? Wie kann man... 52, sagen wir mal 50 zu 30, 50 Minuten zu 30, also 5 Achtel zu 3 Achtel. Und in Prozent? So, die Mathematikprofessoren unter die euch. Die Mathematikleute unter euch. Genau. Ja. Wir wissen jetzt gar nicht, wer gewonnen hat. Aber wieso? Kann man doch ausrechnen. Wir haben doch gesagt, 5 Achtel zu 3 Achtel. Das hast du gesagt. Ja. Also ich würde es ja ganz einfach machen. Ich würde das 62%. Ist richtig? Wie bitte? 62%? 63%? Ja. 62% und dementsprechend habe ich 37. Und dementsprechend hätte ich gewonnen. Ja, das war mir von Anfang an klar. Nein, ich habe mit 60-40 gewonnen. Ach so, ich habe 70-30. Ja. Wer ist jetzt näher dran, René? Ich, gut, super. Ah, endlich mal, das war heute mal ein erfolgreicher Tag für mich. Mhm. Ja, ich würde sagen, Das war ein gutes Gefühl. Ja, war wieder eine sehr, wie sagt man, eine sehr unterhaltsame Sendung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Du kannst nicht unterhaltsam finden, Stefan. Das funktioniert so nicht. Wie? Ne, ich habe mich ja von dir unterhalten gefühlt. Ach so, das ist aber ein nettes Kompliment von dir. Ja. Ich fand übrigens, ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt. Ja? Ich finde, du bist ein guter Zuhörer. Ja, zuhören kann ich, ja. Richtig. Ja. Ne? Kann er nicht viel zu beitragen, aber mein Gott, ich erlebe halt nicht viel. Du hast fast 40% unserer Gesprächszeit nur zugehört. Stefan. So sieht's aus. Na, weil ich immer so, und das hat das er Problem alles ist nur, das Problem ist nur, im Podcast selber, im Geschnittenen, nachher wird sich das Verhältnis wahrscheinlich noch mehr verändern. Da wäre ich für ein anderes Verhältnis sorgen, ja. Ja. Na? Ja. Gut. Die 32. Folge haben wir hinter uns gebracht. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Das war der Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Vielen Dank, René, dass du dabei warst. Und wir hoffen, wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann nach Pfingsten, nach Himmelfahrt, Entschuldigung, nicht nach Pfingsten. Pfingsten kommt erst später. Ja, na? Da weisen wir euch dann aber nochmal drauf hin, wann Pfingsten ist. Genau, damit ihr das auch wisst, weil wir sind ja zeitlos. Bis dahin, also habt eine schöne Zeit. In 2 Wochen wieder einschalten. Und danke, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Genau. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Hallo und herzlich willkommen. Klinge ich normal oder habe ich wieder so eine komische Stimme? Ja, total. Obwohl ich das andere auch geil fand. Ja, ne? Hat dich so ein bisschen angemacht, ja. So eine tiefe Männerstimme. Da kann ich mich immer nicht halten. Hat sowas von Akte investigativ, Akte deckt auf mit Ulrich Meier, wo irgendwie so ein Verbrecher verhört wird, der ganz geheime Informationen hat, wo sie Stimme verstellen. Kennst du doch noch von früher, von Sat.1? Nee. Ne? Nee. Ich hab gerade nicht zugehört. Bastelst du schon wieder Muttertassgeschenke oder was? Nee, ich suche einen Witz raus. Hatten wir den Weight Watchers Witz schon? Ich habe noch eine Frage an die Runde. Ja, Mann, ja, hat man schon, ne? Weiß ich nicht, aber ich kenne den. Na, dann erzähl ihn jetzt. Warum gibt's denn keine Medikamente? Keine Ahnung. Weil man die... Den kannst du reinnehmen in die Outtakes und kannst du wegbiepen. Komplett. Weil biep. Aber nee, ey, dann darfst du nicht mitmachen, sonst, ey, gehen dir die Leute auf die Barrikaden. Aber ich denke, Witze können politisch unkorrekt sein. Ja, aber nicht so unkorrekt. Ach so. Geheimnisvoller Anrufer, hast du dir schon angehört? Ey, wir klingen total krass, ne? Wir klingen nicht nur krass, wir sehen auch richtig krass aus. Ja. Vollpfosten, ey. Prost. Ach so, ja, was zu trinken wäre cool. Ja, hol dir noch schnell was, bevor du dann zwischendurch aufstehen musst. Oh, meine Stimme ist heute irgendwie angeschlagen, ich weiß auch nicht. Vielleicht hältst du einfach die Sendung über den Mund. Ja, du redest ja eh immer den größten Teil. Das werden wir jetzt mit Jitsi gleich sehen, wer wir... Genau, wollte ich gerade sagen. Wie im Kanzlerduell. Das wäre die geile Auswertung am Schluss. Bräuchte so eine Räusper-Taste. Da ist er. Oh Gott, du siehst aus, als wenn du getrunken hast. Wenn du gerade aufgestanden bist. Ach, hast dein Märchenbuch bei. Schön. Daraus lese ich heute auch vor. Mhm. Warte, die sehe ich gar nicht. Ach so, weil ich groß bin in meinem Video. Warte, jetzt. Check, ich hab uns geteilt. Was? Ja, und... Kamera weg, wir sind nur noch hier. Okay. Mach keine Faxen, das lenkt mich ab. Ach ja, wieder deine komische Kuckucksuhr. Hallo und herzlich willkommen zur 2 und 3. René, du bist so doof, ey. Was denn? Mein Mikrofon appears to be noisy, steht hier. Ja, ja, der hat dich quatschen. Okay, wenn nichts da. Okay, pass auf. So. So. War doch gut, also haben wir doch was rumgekriegt. Ja, auch mal wieder zeitlich eine Punktlandung, denke ich. Wir bedanken uns für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt: Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.